wenn ich das Licht ausschalte? Ist da diese Frau? Sie wartet im Dunkeln. Ella hat Angst vor der Dunkelheit. Und daraus zieht sie ihre Kraft. Jeder von uns wird heimgesucht von diesem Wesen. Becca? Werden wir jetzt sterben? Nein, wir brauchen mehr Licht. Thank you. Thank you.

Thank you. Stop. Thank you.